Ihr Herren urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man nun das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier, die Haut zum Markt zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich sie nun noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sag ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm auch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Schuft du, wie kannst du mir ins Gesicht sehen nach allem, was zwischen uns gewesen ist? Luzi, hast du denn gar kein Herz, wo du deinen Mann so vor dir meinen siehst? Meinen Mann, du Untier! Du glaubst also, ich weiß nichts von der Geschichte mit Fräulein Peachum. Ich könnte dir die Augen auskratzen. Luzi, im Ernst, du bist doch nicht so töricht und bist eifersüchtig auf Polly. Bist du denn nicht mit ihr verheiratet, du Bestie? Verheiratet, das ist gut. Ich verkehre in diesem Haus, ich rede mit ihr, ich gebe ihr mal hin und wieder eine Art Kuss. Und jetzt läuft das alberne Frauenzimmer herum und posaunt überall aus, sie sei mit mir verheiratet. Liebe Luzi, ich bin ja bereit, alles zu deiner Beruhigung zu tun, wenn du glaubst, du findest sie in einer Heirat mit mir gut. Was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Oh, Mac, ich will doch nur eine anständige Frau werden. Wenn du glaubst, das wirst du durch eine Heirat mit mir. Gut! Was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Wo ist mein Mann? Oh, Mac, da bist du ja. Schau doch nicht weg. Du brauchst dich doch nicht zu schämen vor mir. Ich bin doch deine Frau. Ach, du gemeiner Schuft! Oh, Mac im Kerker, warum bist du nicht über das Moor von Highgate geritten? Du hast mir gesagt, dass du nicht mehr zu den Frauen gehst. Ich habe gewusst, was sie dir antun würden. Aber ich habe dir nichts gesagt, weil ich dir glaubte. Mac, ich bleibe bei dir bis in den Tod. Kein Wort, Mac? Kein Blick? Oh, Mac, denk doch, was deine Polly leidet, wenn sie dich so vor sich sieht. Ach, diese Schlampe! Was heißt das, Mac? Wer ist das überhaupt? So sag ihr doch, dass ich deine Frau bin. Bin ich nicht deine Frau? Sieh mich mal an! Bin ich nicht deine Frau? Hinterhältiger Lump, du! Hast du zwei Frauen? Sag, Mac, bin ich nicht deine Frau? Hab ich nicht für dich alles getan? Ich bin unschuldig in den Stand der Ehe getreten, das weißt du. Du hast mir doch auch das Geschäft übergeben. Und ich habe doch alles so gemacht, wie wir es besprochen haben. Und ich soll das auch von Jakob bestellen, da er... Wenn ihr nur 2 Minuten eure Klappe halten könntet, wäre alles aufgeklärt. Nein, ich will nicht meine Klappe halten. Ich kann es nicht ertragen. Jemand aus Fleisch und Blut kann so etwas nicht ertragen. Ja, meine Liebe. Natürlich hat er die Frau. Die Frau? Die Frau einen gewissen natürlichen Vorrang. Leider, meine Liebe. Zumindest nach außen hin. Der Mensch muss ja ganz verrückt werden vor so viel Scherereien. Scherereien, das ist gut. Was hast du dir denn da ausgesucht? Dieses dreckige Früchtchen? Das ist also deine große Eroberung? Das ist also deine Schönheit von Soho?